Bogies. Und der Tag ist. Der Tag ist ein Tag und der Tag ist ein Hund und der Hund nicht zum Morgen ist nicht gut für den Tag und der Hund.